Jetzt live vom Perukaville. Robin Schulz. 1-1 live. So. It's gonna be okay. You're my rock star, baby, got me hypnotized. See the whole world dancing right before my eyes. You can love me, you can love me tonight. You're my rock star. I think I had a dream of you. Now I'm lost in this crazy moon. You make the crowds go wild and sing a song. Robin Schulz von der Mainstage bei Parukaville in der Nonstop XXL 7-Stunden-Show von 1Live hier direkt aus unserem Festivalstudio. Wir sind mitten auf dem Festivalgelände zwischen den Stages. Ihr seid auch mitten auf dem Festivalgelände, so sieht's aus, ganz genau. Ich bleibe auch gleich bei Robin Schulz. Ich muss aus aktuellem Anlass einmal ganz kurz meinem Kollegen Sebastian Röpke schalten. Ich habe in der Stauschau gehört gerade, dass es vor der Paruka Church Stau gibt. Wegen zu vielen Leuten, die gerne heiraten möchten. Was ist da los? Sebastian Röpke. Ja, ich stehe jetzt hier gerade vor der Church und es ist ja auch, sieht aus wie eine richtige Kirche und hier kann man sich trauen lassen. Es ist jetzt mittlerweile schon Einlassstopp, morgen ab 14 Uhr kann man sich wieder trauen lassen, aber in der Schlange steht noch wer? Niklas! Und Alina! Wo kommt ihr her? Aus dem Sauerland, Neuenrade. Seid ihr wirklich ein Paar oder heiratet ihr nur aus Scheiß? Nein, wir sind ein Dreampaar und wir lieben uns über alles. Ja, was müsst ihr denn jetzt gleich machen? Ich hab schon gehört, man muss sich die Treue schwören. Wir schwören uns jetzt gleich die Treue für das ganze Parukaville Festival und für das ganze restliche Leben. Gar keine Pressure. Nein, überhaupt nicht. Ich bin so aufgeregt. Sie muss auch gleich nochmal auf Toilette, auf jeden Fall. Aber ist das jetzt der Vorlauf für eine echte Hochzeit oder ist das noch nicht geplant? Ja, sie sagte mir schon vor dem Festival, wir müssen unbedingt da heiraten. Sie hat uns schon angemeldet, aber leider kamen wir nicht dran. Aber das wird ein guter Vorlauf sein. Das ist eine gute Probe. Aber jetzt nur zum Warmwerden. Ja, das reicht doch eigentlich auch, oder? Auf jeden Fall, ich freue mich total. Das heißt, du sitzt jetzt gerade angespannt auf einer Bank in einer Kirche, damit du gleich heiraten kannst. Ja, auf jeden Fall. Ach geil, ja, große Emotionen kann es für Rukowil auch. 1Live. Moving live vom Parukaville. So viel Liebe überall hier. Das ganze Wochenende. Wir sind 3 Tage hier, wir sind sehr viele Leute. Danke für den Fanclub, Leute. Gibt's hier auch Robin Schulz Fans? Hat er auch seinen Fanclub mitgebracht? Dann habe ich ja auch noch was für euch. Wir gehen wieder zurück auf die Main Stage zum Set von Robin Schulz. Halbe Stunde hat er noch für euch. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. And when seas will cover lands and when men will be no more, don't think you can forgive you. Yeah, when they'll just be silenced and when life will be over, don't think you will forgive you. I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. You tried to cry, fly and try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Der Rave, den ihr hier gerade hört, das ist Robin Schulz. Wir sind auf der Mainstage von Perukaville. Also ihr hört die Mainstage von Perukaville. Wir sind im 1 Live Festival Studio auf Perukaville. Michelle und Katrin mit C und TH aus Mönchengladbach haben das Studio geentert. Ihr müsst euch jetzt kurz bemerkbar machen und in das Mikro reinschauen. Das sind die beiden, sehr schön. Genau, okay. Ja, wir grüßen erst die Grüße? Ja. Okay, erst die Grüße. So, ja. Nee, ja, dann fang du mal an. Ich wollte nur fragen, was eure neue große Liebe ist, die ihr heute neu entdeckt habt. Jetzt könnt ihr es offiziell sagen. Ja, unsere große Liebe ist ja auf einmal Hardstyle geworden. War so super. Wo, auf Bills Factory wart ihr unterwegs oder was? Bills Factory oder ja. Wo habt ihr Hardstyle gehört heute? Ja, ja, genau heute. Ja. Und ihr müsst ins Mikro sprechen, wir sind live im Radio, genau, Leute. Ja, das wir ich sind vergessen. Live im Radio und ihr wollt die wichtigste Frau der Welt grüßen, das macht ihr noch und dann gehe ich das mit zu Robin jetzt. Schulz. Ja, wir grüßen einmal meine Mama, die Brigitte aus Mönchengladbach, weil die auch sehr gerne hier wäre. Brigitte, genau, beste Frau. Warum ist sie nicht hier? Warum ist sie nicht hier? Da gab es keine Tickets mehr. Ach so, okay, alles klar. Dafür machen wir jetzt die Show, dass alle die heute Abend nicht hier sind, Paruka will trotzdem zu Hause mithören können. Ihr hört Robin Schulz, wir sind 1 live und weiter geht's. 1 live. Moving live from Perukaville. From Parukaville. Doesn't matter where. Sugar, how you get so fly? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Aber da rasten wir alle aus. Jetzt live vom Perukaville. Robin Schulz. 1-1 live. Hey Sektor, Marvin hier aus Bochum. Wir sind gerade live bei Perukaville. Robin Schulz legt gerade auf und es ist der absolute Wahnsinn. Come on, Perukaville. My last fucking song here. It happened just now, muss ich dazu sagen, von gerade eben, von der Mainstage von heute Abend. Robin Schulz war das. Interessanter letzter Track, by the way. Komplettes Set in 1 Live. Und wir sind jetzt in unserem Festivalstudio hier. Dankeschön. Mitten auf dem Festivalgelände. Das war Robin Schulz. Und hier sitzt Germany's Finest. Martin Horger ist im Studio. Welcome to the show. Crazy letzter Track, den er ausgewählt hat, oder? Alter, voll nice. Kannst du den? Ich nicht. Nein, ich hab's mir. Das war gerade Robin Schulz live. Ich hätte es nicht gedacht. Ja. Richtig nice. Interessant. Letzter Track. Schön, dass du hier bist. Hey. Und nachher, wenn ich Feierabend habe, das war ich das Allerbeste. Ich habe geguckt, 1 Uhr ist die Sendung zu Ende. Dann gehe ich los. Wer spielt um Punkt 1 Uhr heute Abend? Martin Horger spielt heute. 1 Uhr. Weißt du schon, du hast schon gespielt? Und spielst nochmal? Jetzt gerade vorne im Powerplant. Ja? War ultra nice, mein lieber Scholli. War richtig, richtig gut. Ey, ja. So einen Service brauche ich auch. Wenn mir hier der Name der Location nicht mehr einfällt, dann ruft Claudinchen, weißt du das? Ruft Claudinchen rein, wo du aufgelegt hast. Sehr schön. Ey, Martin, schön, dass du da bist. Du bist nur noch unterwegs, viel Ausland. Viele neue, gute Erlebnisse, die ich in deiner Insta-Story sehe, weil ich folge dir. Oh Mann. Und du bist immer ganz geflasht von diesen neuen Massen an Menschen im Ausland. Gerade USA läuft gut. Ja, ja. Da bin ich gerade am meisten und das macht mich sehr, sehr happy da. Ja. Wie kam das denn jetzt? Du hast ja vorher schon viel Musik gemacht und hier in Deutschland warst du unterwegs. Was los? Das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich einfach viel mehr Musik gemacht und die Musik ist auf viel mehr fruchtbaren Boden gefallen. Und so ist es halt einfach passiert. Ja. Ja? Die Menschen lieben jetzt einfach meine Musik und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Also du hast nicht den Sound geswitcht, sondern der Zeitgeist hat sich in deine Richtung entwickelt. Tatsächlich, wir haben uns aufeinander zubewegt. Ja. Alles klar. Bevor wir gleich ein Announcement hier gemeinsam machen können, dachte ich mir, spiele ich einmal den Track, bist du einverstanden, wenn wir einmal die aktuelle Single spielen. 30 Sekunden hast du Zeit, mir noch kurz zu erklären, wie das kommt, dass Charmy mit dir zusammen einen Track gemacht hat, dass ihr euch beide gefunden habt. Wir kennen uns schon sehr lang, er hat mich immer inspiriert, wir waren zusammen auf Tour, wir haben zusammen im Space in Miami gespielt und wir haben diesen Song für Space in Miami gemacht. Ihr habt ihr im Kopf gehabt, als ihr zusammen im Studio wart? Ja. Spektakulär. Aber er funktioniert auch auf dem Perukaville, muss man sagen. Danke, Bro. Mindestens hier, überall. Charmy und Martin Horger, dieser Track ist im Augenblick. Der Track of the Summer steht in meiner Story. Alter, das ist es! The Calling! Hey! zusammen mit Martin Horger. The Calling heißt der Track, den ihr gerade in 1 Live hört. Den ihr gerade hier auf dem Perukaville Festival hört. Und mein investigatives Rechercheteam hat gesagt, alle Menschen waren gerade am Smilen. Das ist tatsächlich Lebensziel. Alles erreicht jetzt. So gut. Kriegt man euch auch zusammen? Kann man euch demnächst zusammen buchen? Charmy, Martin Horger, die Tour. Ey, von mir aus gern. Wie gesagt, wir waren gerade auf Tour. Und, ja. Aber das kommt bestimmt zurück. Ja. Und vor allen Dingen nicht oft genug in meinen Live-Sektor. So sieht's das aus. Das war der Ansatz für uns zu sagen, geile Sache, dass Martin Horger jetzt weltweit abgeht, aber was mit uns? Wir denken immer an uns. Deswegen machen wir jetzt das offizielle Announcement, dass Mr. Martin Horger in unser sehr amtliches Resident-Line-Up, bestehend aus Wankelmut, alle Farben, Format W, Adam Port, Nora and Pure, Purple Disco Machine, Anthem, Aka Aka, Rampew und Clapton mit dazukommt für die 1Live-DJ-Session. You are welcome. Das freuen wir uns auch, ne? Da sind sie! Ey, danke. Ist jetzt official. Wir haben es hier mit official gemacht. Jeder hat es gehört. Wir waren live im Radio. Komm rein, lass uns regelmäßig Samstagabend nach meiner Sendung, kommt das ja immer, regelmäßig Stündchen Mix von dir hören. Freue ich mich drauf. Ey, wir hatten vorher alle ein bisschen Pipi im Auge. Ich danke dir. Ich freue mich auf die Sets. Danke, dein Set heute Nacht. Schön, dass du hier warst heute Abend. Und danke, jetzt kommt, ich weiß nicht, ob du schon irgendwo anders unterwegs warst, von gestern Mainstage, Acrazed, das Set. Bester Mann. Acrazed. Ein Applaus für Martin Horger, Ladies and Gentlemen. Dankeschön. Jetzt live vom Perukaville. Acrazed. 1-1 live. How you guys feel right now? Make some noise! This is automatic, feel it in the static, skin tight like a jacket, hit the lights, it's all chromatic.

Und wann spielt er Do It To It, ist hier die Frage. Ihr hört das Set von Arcrace auf der Mainstage von gestern. Für alle Perukable Partys all over the 1 Live Sektor. 1 Live. Moving Live. Vom Perukaville. Face, don't know where I am. Because I got my drugs from Amsterdam. Hey. From Amsterdam. one by one, even two by two. Everybody on the floor, let me show you how we do. Let's go. Dip it low, then you bring it up slow. Run it up one time, run it back once more. Noch dabei von euch. Hier ist der 1Live-Sektor, hier ist Perukaville, eine XXL-Show mit den Sets hier von der Mainstage, in diesem Fall von Arcrace und gestern. Checkt aber bitte auch unseren Insta-Account, wir sind hier den ganzen Tag unterwegs, auf den Bühnen, hinter den Bühnen und auf dem Festivalgelände. Pauline und Jochen sind auf einer Challenge unterwegs. Moin Sektor, moin Perukaville, wir sind zurück an Tag 2 und die Redaktion hat uns direkt mal eine kleine Challenge mitgegeben. Und zwar haben sowohl Pauline als auch ich diesen Kugelschreiber und müssen innerhalb von einer halben Stunde und etwas möglichst Geiles damit ertauschen. Stimmt gerne ab, was ihr denkt, wer gewinnt. Tausch-Challenge ist online auf Insta. Erstes Ergebnis. Okay, also ich habe eine Sonnenbrille im Angebot. Ich brauche was Cooleres als eine Sonnenbrille. Ey, was habt ihr zu bieten? Ich habe eine Medaille. Ja, eine Medaille. Ich habe eine Medaille. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Und er hier fährt die Mainstage Challenge. Jetzt live vom Perukaville. Arcrace 1-1 live. I'm gonna go get some.

Der Song, der ihn berühmt gemacht hat, Welcome to the Festival. Ihr hört das Set von Acraze mit dem Hit Do It To It von Parukaville. 1-1 live. Moving. Live von Parukaville. Gimme, gimme, gimme spielt er auch. einer Menschen. International mit dem Set von Arc Craze, was hier gerade läuft, von Chicago über Kroatien in den 1Live-Sektor. Danke Tobi für das Foto über die 1Live-App. Erste Reihe am Pool in Kroatien. Perfekte Zuhörersituation für heute Abend. Wir schicken dir Grüße raus von hier, von Perukaville. Perukovic, you guys are so fucking amazing. I love you guys so much. Before I play one more song, I want to take a picture with you guys right now. Let me see some hands up right now. Let's take a picture. On three, I want to hear you scream. You ready? One, two, three. One, two, three. If I heard the words, I'd ask you to save me. Ask you to save me from myself. You guys ready for some new music right here? Here we go. I need you to take me. I need you to take me higher. All my life, I've been praying, I've been waiting for a sign. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know, I need a miracle, I need a miracle. It's more than physical, what I need to get through. Let me tell you. Let's do this one more time. Bring them all hands up right now. Here we go. One, two, three. Miracles. My name is Akris, I'll see you guys next time. Peace. Do It, To It ist sein Hit. Und das war sein Set von Perukaville. Das war Akris in 1 Live. 1 Live. Perukaville 2022. Wir bleiben noch bis 1 Uhr. Mein Name ist Jaycee Teller. Ich melde mich hier aus unserem Perukaville-Studio. Mitten im Perukaville Downtown. Ich wollte kurz fragen, ob ich möglicherweise von der Gummibierbande, ob ich Lieferservice bekomme hier in unser Studio, weil es ist so am Donnerstag Pre-Party auf der Campsite von Perukaville. Habe ich zufällig auf Insta gefunden ein 100-Follower-Special der Gummibierbande und ich habe auf Folgen gedrückt und meine, ich hätte ein Bier verdient und gewonnen. Liebe Freunde, langsam nähern wir uns den 100 Followern und ich sag's euch, der 100. Follower, der hier vorbeikommt und die Gummibierbande ein Abo da lässt, der bekommt von uns als 100 Follower geschenkt ein gratis Bier geschenkt. Und Gummibärbande auf Instagram. Inzwischen übrigens fast 150, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wenn noch, bis 1 Uhr wäre ich noch hier. Also wenn das einer hört oder sieht, Gummibärbande, drückt auf Folgen und fragt mal nach, ob die Lieferservice hier anbieten. Dankeschön. Paruka Will 2022. Nur in 1 live. Finale für unsere Show von heute Abend. Jetzt in voller Länge das Set von Afrojack. Von gestern. Mainstage. Look fucking amazing. If you are ready to have a great time, make some motherfucking noise! It's all about the vibe right now. Motherfucker. Motherfucker. Big vibes right now going out to everybody. Enjoy yourself, enjoy the vibe. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. What you know about rolling down in the deep? What you know about rolling down in the deep? I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. Everybody raise your hands. Everybody raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. It's all about the love now. It's all about your love. Ich bin Fabian aus Hagen. Hi, ich bin Jackie aus Hagen. Und wir sind gerade an der Mainstage hier bei Farukaway 2022 und sehen uns Afrojack an und eskalieren jetzt mal komplett hier. Afrojack! Time. Somebody say hell yeah! Say hell yeah! Let's work! We wanna party! We wanna party! Get them up! One time! Jazz up! Out of your mind, get crazy like a psycho! For a lifetime, you're my favorite movie. A thousand endings, you mean everything to me. To this shit, are you ready? One, two, three, let's go! your hands in the air. Get them up. Get them up. Let's go. Sound, oh, you make my heart. one thing right now. If you're having a good time, Perucaville, make some motherfucking noise! Is Deutschland in their house? Wie geht es dir, Deutschland? Sind die Niederlanders in the house? If you are in the house, make some fucking noise! In my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Turn up the speakers. Hagen. Ich bin hier bei Perucaville bei Afrojack und das ist mit Abstand das Größte, was ich je gesehen habe. Also wirklich, wirklich das Größte. Ich kann es gar nicht glauben. Ey, Unschein, das ist Wahnsinn. Das ist so ein Riesending. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Ich stehe hier auch einfach nur rum und bin total geflasht. Hi, ich bin Maria aus Köln und wir sind hier bei Afrojack und wir feiern mega hart. Wir lieben Perucaville. 1 live. Moving live from Perucaville. Everybody right there, I'm gonna see your hands in the sky. Right here. Put your hands up. Right there. Right here. Right there. Everybody, put your hands up. Get down, turn it up. Cheers to everybody from out of town. Cheers to everybody from here. Somebody make some noise! You guys are fucking amazing out there. Make some noise for my favorite DJ, DJ Afrojack! Tonight, I'm gonna love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Project, this is Ambush. If you're feeling good, Perucaville, make some fucking noise. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but let's make a scene. Shoot me down, but I get up. I want to hear all the sexy people sing right now. Nothing to lose.

got some energy left. Let me see those fucking hands up. We all got the spark tonight. Right now. You guys are fucking amazing right now. For yourself, make some fucking noise! Oh, so bad. Is that getting a good feeling? Das Finale von Afrojack Set von der Perukaville Main Stage. Sommer 22, ihr seid dabei. 5 Minuten to go und dann Fireworks über der City von Perukaville. Aus Perukaville für den Sektor. Shout out to the A-Team, shout out to Julian. I see your boss right now. I need everybody to jump. When this beat drops, I want to see everybody jump. Are you ready? Get them up, get them up. Everybody fucking jump. She wanna back it up, I'll do my two-step. Then we go round and round. push. Somebody make some noise! Afrojack, das Finale, Perukaville, Mainstage und jetzt noch einmal Fireworks für den Sektor. Nonstop Perukaville für den Sektor, für alle. Wir sind die offizielle Perukaville Radio Station mit Studio mitten in der Festivalstadt. Ich bin Jan-Christian Zeller. Danke für alle Moshpits, für alle Sitdowns und für alle Crowd Controls, die ihr zu Hause mitgemacht habt. In der 1Live-App und auf 1Live.de sind die Shows von gestern und heute nochmal auf Abruf für noch mehr Perukaville Party. Wir werden jetzt gleich auch noch Armin van Buuren mit recorden für die nächste Woche. Nächstes Wochenende, Samstagabend, 1Live Moving und die 1Live DJ Session mit mehr Perukaville. Und dies hier ist für euch als großes Finale die Perukaville Ceremony. Live. Moving. Live from Perukaville.